Kapitel 2. Samstag, 9.15 Uhr. Bist du fertig? Jakob Wilhelm blickt ungeduldig auf die Küchenuhr. Es ist schon 9.15 Uhr. Dein Dienst beginnt in 45 Minuten. Gleich. Kümmerst du dich um den Kaffee? Fragt Dorothea zurück. Ja, bitte beeile dich. 5 Minuten später kommt Dorothea Holle aus dem Badezimmer. Sie hat sich besonders hübsch gemacht. Auch sie muss heute, wie alle anderen Mitarbeiter der Museen in Kassel, arbeiten. Sie liebt ihren Beruf als Chefsekretärin von Ludwig Tieck. Und sie ist glücklich verliebt. Und? Gefalle ich dir so? Jakob nimmt sie in seine Arme. Ja, das weißt du doch. Jakob hat sie im Brüder Grimm Museum kennengelernt. Er arbeitet an einer Doktorarbeit über die Brüder Grimm. Aus diesem Grund hält er sich oft im Museum auf. Dorothea war zuerst erstaunt, dass er Interesse an ihr zeigte. Sie war überrascht, dass er sie bereits am zweiten Tag seiner Arbeit im Museum zum Essen eingeladen und ihr mehrere Male Blumen mitgebracht hatte. Jakob schaut wieder auf die Uhr. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen gleich los. Jakob steht auf. Kommst du? Komisch, denkt Dorothea. Warum ist Jakob heute Morgen so nervös? Wenige Minuten später verlassen sie die Wohnung von Dorothea Holle.